Spürst du das Feuer in deinem Atem? Wenn dein Körper von innen brennt, sind es Gedanken ohne Fragen. Verbrenn ich äußerlich von Sie sind, was sie treiben, was sie wollen, wer sie lehnt. Kein anderer wird sie sehen.